Seiner Rede gegenüber Journalisten, die Geschichte habe gezeigt, dass Zwangsmaßnahmen gelegentlich notwendig seien. Ein deutliches Indiz für eine härtere Gangart der Sowjets im Golfkonflikt und eine deutliche Warnung an Saddam Hussein, dass die Geduld des ehemaligen Verbündeten nicht grenzenlos ist. Nun ist vor wenigen Minuten der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zusammengetreten. Beraten wird natürlich die Frage, ob das Embargo gegen den Irak auch auf den Luftraum ausgedehnt werden soll. Wie meinen Sie, Herr Rascher, stehen die Aussichten? Die Aussichten stehen ausgezeichnet, dass diese Resolution, in der ja alle UN-Mitgliedstaaten verpflichtet würden, ihren Luftraum für Frachtflüge von und in den Irak sowie Kuwait zu sperren, dass diese Resolution verabschiedet wird, eventuell mit einer Gegenstimme, die könnte von Kuba oder von Jemen kommen. Das ist noch ungewiss, dass sie durchgeht, ist gar keine Frage. 12 Außenminister haben sich zu diesem Anlass versammelt in diesem Moment im Weltsicherheitsrat, um dem Ereignis auch die gebotene symbolische Bedeutung zu verleihen. In der Resolution werden vor allem die Nachbarstaaten aufgefordert, Frachtmaschinen zurückzuweisen, wenn die Piloten sich denn weigern, ihre Ladung inspizieren zu lassen. Blockadebrecher können allerdings nach internationalem Luftrecht nicht mit Gewalt gestoppt werden. Der wesentliche Stoßrichtung, die wesentliche Stoßrichtung dieser Resolution ist dann auch eher eine psychologische, in der Gestalt, dass man einmal mehr Saddam Hussein klar macht, dass er international isoliert ist und man eine weitere Möglichkeit hat, in der Tat die Versorgung des Kuwait, des Iraks weiter zu verringern. Tilman Rascher aus New York. Die Golfkrise war natürlich auch Thema von Gesprächen, die der syrische Präsident Assad in den vergangenen Tagen in Teheran geführt hat. Gesprächspartner Assads war Präsident Rafsanjani und man kam überein, ein regionales Sicherheitssystem anzustreben, fern ausländischer Einmischung. Näheres dazu von Marcel Pott. Nach 4-tägigen Gesprächen in Teheran haben die Präsidenten Syriens und des Iran volle Übereinstimmung bei der Bewertung der Golfkrise erzielt. Der syrische Staatschef Hafez al-Assad sagte vor seinem Rückflug nach Damaskus, er und sein iranischer Amtskollege Rafsanjani seien sich darin einig, dass die irakische Aggression gegen Kuwait ebenso beseitigt werden müsse wie die Präsenz ausländischer Streitkräfte am Persischen Golf. Der iranische Präsident Rafsanjani fügte hinzu, es habe keinen Punkt gegeben, bei dem man nicht eine übereinstimmende Meinung erreicht habe. Der am Teheraner Flughafen versammelten Presse teilte Rafsanjani ausdrücklich mit, dass der iranische Standpunkt in der Golfkrise uneingeschränkt der Haltung Syriens in dieser Frage entspreche. Man habe einen für beide Seiten geltenden Handlungskatalog beschlossen, der die verschiedenen Entwicklungen im Rahmen der Golfkrise umfasse. Ob die Situation unverändert bleibe, der Irak zerstört, die anti-irakische Front geschwächt werde, ein Krieg ausbreche oder aber Israel interveniere, der Iran und Syrien würden in jedem Falle auf dieselbe Weise reagieren, so betonte der iranische Präsident. Er bestritt, dass sein syrischer Gesprächspartner ihm eine Botschaft der USA übergeben habe. Der Syrer Assad aber machte deutlich, dass er die iranische Führung im Einzelnen über sein Treffen mit US-Außenminister Baker vor 11 Tagen unterrichtet hat. Die Vereinigten Staaten hatten vor der Assad-Reise nach Teheran die Hoffnung geäußert, dass der Syrer seine iranischen Verbündeten davon überzeugen könne, das Handelsembargo gegen den Irak einzuhalten. Denn in der iranischen Presse waren zuvor Andeutungen gemacht worden, Teheran erwäge aus humanitären Gründen, Nahrungsmittel an den Irak zu liefern und werde im Gegenzug unter Umständen irakisches Öl beziehen. Diese Hinweise hatten westliche Diplomaten in der Region als mögliches Entgegenkommen der Pragmatiker in Teheran gegenüber den Falken des islamischen Regimes gewertet, die die Anwesenheit amerikanischer Truppen in Saudi-Arabien in aller Schärfe kritisieren. Die Tatsache, dass Teheran am Montag die Verhaftung von 29 Schmugglern bekannt gab, die versucht haben sollen, Lebensmittel in den Irak zu schaffen, wird von politischen Beobachtern als Signal des Iran an den Westen verstanden, dass man die Wirtschaftsblockade gegen Bagdad durchsetzen will. Die ostentativ demonstrierte Übereinstimmung zwischen Syrien und dem Iran hinsichtlich der Golfkrise lässt vermuten, dass der Iran die Einschätzung Syriens in den beiden Kernpunkten des Konflikts teilt. Die Ursache für die Krise, so der syrische Präsident, sei die irakische Invasion in Kuwait und erst diese Aggression habe zu dem Aufmarsch fremder Truppen geführt. Zunächst müsse deshalb die Ursache beseitigt werden, bevor man sich der Frage der ausländischen Truppenpräsenz am Golf widme. Mit anderen Worten, der Irak muss Kuwait wieder aufgeben und dann haben die USA keinen Grund mehr, ihre Streitkräfte am Persischen Golf zu belassen. Es bleibt abzuwarten, ob der iranische Präsident Rafsanjani sich mit dieser Haltung zu Hause bei den Falken seines Regimes durchsetzen kann. Vielleicht kann er die Ideologen des islamischen Gottesstaates davon überzeugen, dass das langfristige strategische Ziel des Iran, am Persischen Golf wieder eine Vormachtstellung zu gewinnen, nur zu erreichen ist, wenn der Irak auf Dauer geschwächt wird. Die Golfkrise aber, so mag Rafsanjani argumentieren, bietet dazu die beste Gelegenheit. Als Folge der Golfkrise klettern die Preise für Rohöl weiter, so jedenfalls begründen die Ölgesellschaften ihre Hochpreispolitik. In Rotterdam kostete ein Barrel Öl heute schon mehr als $40 und entsprechend wurde auch das Benzin in der Bundesrepublik wieder teurer. Die großen Gesellschaften verlangen nun 4 bis 5 Pfennige pro Liter mehr, je nach Benzinsorte. Lediglich die Aral AG will noch abwarten und das wohl wohlwollend. Das Bundeskartellamt in Berlin zeigt sich voller Verständnis angesichts der internationalen Entwicklung, nicht so die Kommission der Europäischen Gemeinschaft in Brüssel. Aus Brüssel dazu Burkhard Birke. Völlig ungerechtfertigt und unhaltbar, das war der Kommentar von EG-Energiekommissar Cardoso Ecuña zum jüngsten Ölpreissprung. $40 je Fass, ein solcher Preis, könne nur mit Spekulation auf Kosten der Verbraucher erklärt werden, so Cardoso Ecuña. Jahrelang hätten Irak und Iran trotz gegenseitiger Angriffe auf ihre Ölfelder weiter Öl gefördert und exportiert. Die Angst vor einem irakischen Angriff auf saudische Ölförderanlagen ist für den Energieexperten der EG-Kommission deshalb kein hinreichender Grund für die Preisexplosion. Die Fakten sprechen im Grunde sogar für sinkende Preise. Die Lieferausfälle Iraks und Kuwaits sind von anderen Förderstaaten, auch innerhalb der OPEC, ausgeglichen worden. Die Reserven der westlichen Welt liegen so hoch wie nie zuvor. Allein in der EG betragen sie 105 Tage. Zudem haben die westlichen Industrienationen, wie Cardoso Ecuña hervorhob, Vorkehrungen für eine Ölknappheit getroffen. Das war die Lehre aus den letzten Krisen. Ein Ausgleichsmechanismus existiert auf der Ebene der Internationalen Energieagentur. EG-Länder, die dieser Organisation nicht direkt angehören, können auf die innergemeinschaftliche Solidarität bauen. Die Vorratshaltung ist weltweit verbessert worden. Der Krisenmechanismus brauchte bislang noch nicht in Kraft gesetzt zu werden, denn es besteht kein Mangel an Öl zurzeit und damit im Grunde auch kein Grund zu explosionsartigen Preissteigerungen. Die Psychologie ist die Macht der Ölkonzerne, die ihre Preispolitik, die Überbewertung des Öls und vor allem der Vorräte unter Umständen teuer bezahlen könnten, hofft der EG-Energiekommissar mehr, als er glaubt. Ungerechtfertigt ist für Cardoso Ecuña aber auf alle Fälle die Verknüpfung von Gas- und Ölpreis miteinander. Er plädiert für die Abschaffung dieser in vielen europäischen Ländern gängigen Koppelung. Der Appell ist ein wohlgemeinter Diskussionsbeitrag. Viel Macht über die Märkte hat der EG-Energiekommissar freilich nicht. Energiepolitik bleibt in erster Linie nämlich Sache der einzelnen Mitgliedstaaten. In Washington hat heute die Jahrestagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds begonnen. Und alle Aufmerksamkeit der Delegierten galt, wie könnte es anders sein, den Folgen der Golfkrise, besonders für die armen Länder der Welt. Für sie bedeuten die steigenden Rohölpreise Inflation und hohe Zinsen, an wirtschaftliches Wachstum ist kaum noch zu denken. Vor den Delegierten äußerte sich der amerikanische Präsident George Bush zur Lage. Aus Washington, Klaus Hofmeier. US-Präsident George Bush hielt vor dem IWF-Plenum eine markige und eine sehr marktwirtschaftliche Rede, in der er markante Initiativen zur Bewältigung der Golfkrise, zur Unterstützung der davon betroffenen Länder, zur Bewältigung der Schuldenkrise und zur Ermutigung der Reformpolitik im Osten Europas ankündigte. Markig war die Verurteilung des irakischen Aggressors. Wir sind nicht dazu da, das brutale Verhalten eines Aggressors zuzulassen, mit dem der historische Prozess des Wandels zur Demokratie und zu marktorientierten Wirtschaftssystemen unterminiert wird, rief Bush dem Auditorium zu, nachdem er die individuelle Freiheit als den Schlüssel für Wirtschaftswachstum gewürdigt hatte. Bush forderte eine umfassende Antwort der Weltgemeinschaft auf die Herausforderungen der Golfkrise und kündigte die Bildung einer finanzpolitischen Koordinierungsgruppe zur Bewältigung der Golfkrise an mit dem Ziel, eine effektive, rechtzeitige und solide finanzielle Unterstützung für die davon am meisten betroffenen Länder zu sichern. Leiter dieser Gruppe wird der amerikanische Finanzminister Nick Grady sein. Dabei sollen auch nicht die vielen anderen Länder vergessen werden, die durch Ölpreiserhöhungen und sonstige ökonomische Folgen der Golfkrise betroffen sind. Zahlen über mögliche Hilfeleistungen nannte der US-Präsident nicht, die Vorstellungen der Amerikaner sind aber bekannt. Man denkt an eine Summe von 14 Milliarden US-Dollar. Der Präsident versprach, dass die Amerikaner zu ökonomischer Stabilität und Wirtschaftswachstum beitragen würden. Und der vielleicht größte Beitrag, den die USA für eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung erbringen könnten, sei, das eigene Haus in Ordnung zu halten. Unser Haushaltsdefizit muss unter Kontrolle gebracht und verringert werden, verkündete der Präsident. Solche und andere ernsten Ermahnungen an die eigene Adresse und andere Länder offenbaren, dass die ökonomischen Sorgen, ungeachtet des Siegeszuges von Demokratie und Marktwirtschaft im Osten Europas, in letzter Zeit beträchtlich zugenommen haben. Wir treffen uns im Schatten der Golfkrise, hatte am Morgen der Präsident der Weltbankgruppe, Barbara B. Connebel, betrübt bemerkt, und der Vorsitzende des Internationalen Währungsfonds, Michel Camdessu, sagte es noch deutlicher. Die Aussichten für die Welt sind wolkig, beklagte Camdessu, nachdem er vor einer Überreaktion auf die Golfkrise gewarnt hatte. Die Golfkrise ist dabei leider nur ein Teil der inzwischen langen Liste möglicher Gefahren für Wachstum und Stabilität, die den Weltbankpräsidenten veranlasste, die Mobilisierung zusätzlicher Finanzreserven für die von der Krise betroffenen Länder in Aussicht zu stellen. Da gibt es eine Reihe von Schuldnerländern, die ihre Verpflichtungen, wenn überhaupt, nur mühsam bedienen können, weshalb IWF-Direktor Camdessu auch von harten Herausforderungen für die Privatbanken sprach, die aufgerufen sind, den Schuldendienst zu erleichtern. Dann gibt es das Thema Ölpreise, zu dem der US-Präsident in seiner Grußadresse nur am Rande Stellung nahm. Dafür erinnerte der IWF-Direktor an den ungeheuren Kapitalbedarf als Folge der Einigung Deutschlands und der Wirtschaftsreformen im Osten Europas, der eine verstärkte Ersparnisbildung erforderlich mache. Man sieht also, die Einigung Deutschlands blieb am Eröffnungstage der IWF-Jahresversammlung nicht ganz unbemerkt. Im Gegenteil, Camdessu gratulierte seinen deutschen Freunden sogar dazu, dass sie, wie er sagte, die Vision eines friedlichen und vereinten Deutschlands geschaffen hätten. Ja, und nun zur Sache der Deutschen, zu ihrer bevorstehenden Vereinigung, zunächst von außen gesehen. Das Thema war heute Gegenstand eines Kolloquiums in Paris mit prominenter Rednerbesetzung. Staatspräsident François Mitterrand rief seine Landsleute angesichts der deutschen Einheit zu Dynamik und Wagemut auf. Eher besorgt äußerte sich der Präsident der EG-Kommission Jacques Delors. Aus Paris, Wolfgang Kozian. Der EG-Kommissionspräsident Jacques Delors nutzte Ort und Stunde, mangelnde deutsche Eindeutigkeit hinsichtlich des europäischen Einigungsprozesses zu beklagen, besonders was eine Zentralbank der Gemeinschaft, die sogenannte Eurofed, betrifft. Richtig ist, dass nach allen entsprechenden deutsch-französischen Schwüren, zuletzt auf dem Gipfel in München, Bundesbankpräsident Karl-Otto Pöhl Erklärungen veröffentlichte, die hart an den Rand eines Dementis reichen. Seine Unschuld hat Pöhl aber verloren, als er in die Währungsunion mit der DDR einwilligte, ohne dass zur Stunde wirklich jemand weiß, ob es sich nicht doch um ein Fass ohne Boden handelt. Und Europa ist doch nicht weniger wichtig als die andere deutsche Hälfte. Richtig ist weiterhin, dass der französische Ministerrat einen Haushaltsentwurf verabschiedet hat, der als respektable Vorleistung für Währungsstabilität und damit als Gegenbeweis Pöhlscher Befürchtungen gelten kann. Ein Haushalt, den jede sozialistische Regierung eigentlich nur unter Würgen zu schlucken vermag. Steuerentlastung für Unternehmen, nur bescheidene Berücksichtigung des sozialen Füllhorns. François Mitterrand betonte die Chancen, die aus der deutschen Einigung etwa für die französische Wirtschaft erwachsen, und unterstrich noch einmal die Rolle Frankreichs bei der endgültigen Festlegung der Oder-Neiße-Grenze. Ein honoriges Bekenntnis zur Einheit Deutschlands, sonst viel Gesundbitterei. Frankreichs Investoren zögern, wie die Westdeutschen. Man ist einfach nicht vom Gedeihen des so hastig gewonnenen Zuwachses überzeugt. Was die deutsche Ostgrenze betrifft, weiß man natürlich, dass Frankreich hier mit aller Vehemenz durch weit geöffnete Türen rammte. Helmut Kohls Spiel mit dem Zweifel rächt sich aber so. Es geht im Hintergrund um Frankreichs Rolle. Sie muss neu definiert werden, da Frankreich nun bei einem vereinigten EG-Deutschland in eine europäische Randlage geraten ist, anstelle der zentralen Lage mit der Bundesrepublik als Glacis. Deswegen auch das starke Golfengagement, die Rückbesinnung auf die Rolle als Mittelmeer und damit Seemacht. Umso bitterer, dass nun der Vorsitzende des Auswärtigen Senatsausschusses, Jean Le Canuet, nach seiner Rückkehr vom Golf feststellte, man solle mit dem unsinnigen Gerede von einem eigenständigen französischen Kommando aufhören. Sinnvoll könnten die Franzosen nur eingesetzt werden, wenn sie sich mit den Amerikanern abstimmten. Das schmerzt. Frankreich hat Verständnis verdient. Lothar Späth gab sich denn auch alle Mühe, den Verdacht zu entkräften, Deutschland sei nur noch mit sich selbst beschäftigt und an Europa nicht mehr sonderlich interessiert. Den Punkt traf wohl jener Teilnehmer, der raunte, man sollte Franz Beckenbauer noch ein Bundesverdienstkreuz verleihen, weil der von ihm gerade übernommene Verein Olympique Marseille erstmal klar unterging mit 0:1 gegen Cannes, womit aller Welt bestätigt wurde, dass auch die Deutschen nur mit Wasser kochen. Wer es noch nicht gewusst haben sollte, der weiß es seit heute. Der Staatssicherheitsdienst in der DDR war der am besten organisierte Geheimdienst, den man sich vorstellen kann. So jedenfalls die Erkenntnis des Komitees in der DDR, dass sich die Auflösung des Stasi zur Aufgabe gemacht hat. Einzelheiten über das Wirken des Dienstes hat heute das Innenministerium in Ost-Berlin in einer Dokumentation vorgelegt. Von dort Hans-Jürgen Fink. DDR-Innenminister Peter Michael Diestel fühlt sich an die Kabinettorder nicht gebunden. Er vertritt seine eigene Meinung zum Umgang mit den revoltierenden Strafgefangenen. Während die Ostberliner Regierung im Einklang mit Bonn den protestierenden Häftlingen allein eine Urteilsüberprüfung im Einzelfall zuzugestehen bereit ist, plädiert Diestel für Amnestie. Das hat er bereits im Sommer im Parlament getan, gemeinsam mit Vera Wollenberger vom Bündnis 90 Die Grünen, als die ersten Häftlingsrevolten zu schlichten waren. Und dazu steht er auch heute. Wir sind der Auffassung, wer in DDR-Gefängnissen gesessen hat, der hat im Prinzip doppelt gesessen. Und in Anbetracht der deutschen Einheit des 3.10. sollten wir, irgendjemand hat den Begriff der Jubelamnestie verwendet, sollten wir aber doch diesen bedeutenden Tag würdigen, indem wir sagen, eine modifizierte Amnestie, die jeden Gefangenen in irgendeiner Weise einen gewissen Straferlass gestattet, die uns aber als Gesellschaft nicht den Schwerkriminellen kurzfristig aussetzt. Und im Konflikt aber ist klar und unzweideutig, sie lautet, dass die Einverleibung Kuwaits durch den Irak nicht geduldet werden kann. Als Konsequenz werden die Sanktionen, auch die weitergehenden, wie sie jetzt vom Weltsicherheitsrat beschlossen worden sind, voll unterstützt. Wir sind interessiert, dass der Gürtel um den Irak so eng wie möglich gezogen wird, heißt es in diplomatischen Kreisen Bonns. Wichtig ist, so wird angemerkt, dass die Botschaft ausgeht, dass die Zeit nicht für, sondern gegen den irakischen Diktator Saddam Hussein arbeitet. Dafür ist, wie Außenminister Genscher in den internationalen Gremien immer wieder hervorgehoben hat, die Geschlossenheit der Staatengemeinschaft nötig und ob sie auf lange Sicht angesichts der völligen Unnachgiebigkeit Bagdads aufrechterhalten werden kann, ist eben die Frage. Von dem Streit, ob nur Frachtmaschinen oder auch Passagierflugzeuge zur Landung gezwungen werden sollen, die den Irak anfliegen, ist Bonn nicht unmittelbar betroffen. Die Lufthansa bedient Bagdad im Unterschied zu französischen oder britischen Gesellschaften seit längerem nicht mehr. Unterstützt wird die Position, dass auch Passagiermaschinen zu kontrollieren sind. Freilich ist der Hinweis stichhaltig, dass es Aufgabe des Sanktionsausschusses der UN ist, den jüngsten Sicherheitsratsbeschluss verbindlich zu interpretieren, also klarzustellen, ob der Begriff Cargo nur die Luftfracht umfasst. Die Bonner Sorge gilt im Übrigen der Unnachgiebigkeit und auch der Unberechenbarkeit des irakischen Diktators. Die Frage ist sicherlich nicht unberechtigt, ob er es darauf anlegt, die USA in eine Situation hinein zu manövrieren, in der sie glauben, losschlagen zu müssen. Drohbriefe, wie sie die USA erhalten haben, sind, wie bisher zu hören ist, bei Bonner Stellen nicht eingegangen. Der Sachverhalt, sprich die irakische Entschließung, wonach Ausländer, die in fremden Botschaften Schutz suchen, vom Tode bedroht sind, ist Bonn natürlich nicht fremd. Dieter Kopp. Die jüngsten Krawalle in Berlin erfüllen Politiker mit Sorge. Mit Grauen malt man sich aus, welchen Eindruck die Feiern zur deutschen Vereinigung in der kommenden Woche wohl auf die Weltöffentlichkeit machen würden, wenn sie von gewalttätigen Ausschreitungen und massiven Polizeieinsätzen begleitet wären. Nunmehr ausdrücklich versichert, dass die irakische Regierung nicht die Absicht habe, ihre körperliche Unversehrtheit in Frage zu stellen. Vertreter des irakischen Regimes betonten, man bereite eine neue Note vor, die klarstelle, dass von einer Bedrohung für die Sicherheit der entsandten Diplomaten keine Rede sein könne. Drohung Bagdads übrigens auch. Ab Montag wird es jetzt für Ausländer keine Lebensmittel mehr geben. Das internationale Rote Kreuz in Genf hat dazu keine Information. Allerdings sei man auf die Engpässe bei der Versorgung mit Lebensmitteln hingewiesen worden. Horrorvorstellung für den Staat Israel, aber auch alle 25 Länder, die jetzt an Iraks Grenzen Truppen stationiert haben. Der Mann in Bagdad setzt bei einem militärischen Konflikt Giftgasraketen und Giftgasgranaten ein. Hans-Peter Gerner jetzt aus Riad. Frage: Woran können die Bewohner der ostsaudischen Hazar-Provinz erkennen, dass die Iraker einen Gasangriff auf ihre Dörfer und Städte durchgeführt haben? Antwort: Wenn tote Vögel vom Himmel fallen. Und wann wird Entwarnung gegeben? Antwort: Wenn keine toten Vögel mehr vom Himmel fallen. Bei diesen Hinweisen handelt es sich keineswegs um einen geschmacklosen Scherz. Sie wurden allen Ernstes von amerikanischen Instrukteuren, westlichen Ölexperten erteilt, die in dieser gefährdeten Region tätig sind und für deren Sicherheit bis dato ebenso wenig Vorkehrungen getroffen wurden, wie für die der anderen meist asiatischen Arbeitnehmer oder der einheimischen Zivilisten. Keine Panik bei einem Gasangriff, lautet ein weiterer Ratschlag. Denn in einer Stunde sind sie ohnehin nicht mehr am Leben. Bei diesen Aussichten hat ein junger Holländer, der im Industriezentrum Jubail tätig ist, die Unterrichtsstunde mitgemacht. Wir haben Instruktionen bekommen von amerikanischen Offizieren und die haben uns bedeutet, dass es nicht so viel gibt, um uns selbst zu schützen. Wenn man draußen ist, dann geht es gar nicht. Aber wenn man in der Nähe ist von einem Haus oder einem Bunker oder so etwas, dann ist es am besten, alles zu schließen, die Airco absolut schauen und warten vielleicht 6 oder 12 Stunden, bevor das Gas verschwunden ist. Das ist eigentlich das Einzige, was man tun kann. Wenn es Beatmungsgeräte gibt, dann ist am besten die zu gebrauchen. Aber die meisten Leute haben das nicht, oder Gasmasken oder das haben wir nicht. Keine Gasmasken, keine Atemgeräte, tote Vögel als Botschafter des nahen Endes. Erklären lässt sich dieses Wabonspiel mit dem Ernstfall nur vor dem Hintergrund saudischer Befürchtungen, dass adäquate Sicherheitsvorkehrungen eine Panik und eine Massenflucht auslösen und diese wiederum dazu führen würden, die wirtschaftliche Kernregion des Wahhabitenkönigreiches lahmzulegen. Minister Shevard Nazir stellte vor der UNO in New York klar, der Irak werde nötigenfalls auch mit Gewalt aus Kuwait vertrieben. Zuvor aber sollten alle politischen Mittel ausgeschöpft werden. Walter Stützle, Leiter des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI, schöpft da überhaupt noch jemand? Ja, die Vereinten Nationen haben Sanktionen ergriffen. Die Sanktionen müssen wirken können und erst wenn man weiß, ob sie gewirkt haben, wird man wissen, ob man über die Sanktionen hinausgehen muss. Zuletzt die Luftblockade und in Washington hält man jetzt einen militärischen Schlag des in die Enge getriebenen Irak für immer wahrscheinlicher, so zum Beispiel Verteidigungsminister Cheney. Der Irak schlägt als erster zu. Glauben Sie das auch? Das ist mit Glauben so eine Sache. Ich halte es angesichts seiner Situation, nämlich einer gegen alle zu sein, für den Gipfel der Unvernunft, wenn er, Saddam Hussein, dies tatsächlich machen sollte. Ich rechne in diesem Augenblick nicht damit. Wenn Washington zu Recht sagt, die Sanktionen wirken jetzt auf das Regime in Bagdad, ist das nicht andererseits das, worauf wir Hoffnung gründen können? Es wird doch nochmal verhandelt? Ja, das ganze Sanktionenwerk der Vereinten Nationen ist ja gerichtet auf ein einziges Ziel, nämlich denjenigen, gegen den die Sanktionen getroffen werden, an den Verhandlungstisch zu bringen. Und zwar unter den Bedingungen, die ihnen die Weltgemeinschaft vertreten durch die Vereinten Nationen gestellt hat. Das heißt, erst Rückzug aus dem besetzten Gebiet, dann verhandeln. Ja, aber genau das ist meine nächste Frage. Was gibt es Schlimmeres für einen Araber, als sein Gesicht nicht wahren zu können? Bedeutet denn nicht die Maximalforderung an den weltweit isolierten Saddam Hussein bedingungsloser Abzug aus Kuwait, nicht auch ihn zum Krieg zu drängen? Also, es wird ja Möglichkeiten geben, so zu formulieren und ihn so anzusprechen, dass er die Möglichkeit, er Saddam Hussein die Möglichkeit erkennt, da ist eine Leiter, die ich hinunterklettern kann, ohne total das Gesicht zu verlieren. Auf der anderen Seite darf man nun wirklich nicht vergessen, die Art, wie er die Krise bisher gespielt hat und die Art, wie er die Nerven der internationalen Weltgemeinschaft gereizt hat, ist nicht gerade dazu geeignet, in der Weltöffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, dass man sehr nachsichtig mit ihm sein müsste. Dies ist nun wirklich die Stunde der Diplomatie, wo die Diplomaten versuchen müssen, und der französische Staatspräsident hat das mit seiner Rede vor den Vereinten Nationen, glaube ich, begonnen, gleichwohl zu versuchen, zu ihm durchzudringen. Und das ist das eigentliche Problem. Niemand weiß ganz genau, wie man zu Saddam Hussein durchdringt. Zu diesem gewaltigen Truppenaufmarsch am Golf, der ja immer noch nicht beendet ist, können die Militärs schon zufrieden sein? Ob die Militärs zufrieden sein können, ist eine sehr subjektive Frage, weil vernünftigen Soldaten ja nicht daran gelegen ist, einen Krieg auszufechten. Und insofern haben die Truppen, die jetzt im Nahen Osten sind, vermutlich bereits ein Unglück verhindert, nämlich eine weitere Ausdehnung des Konfliktes. Ob das andere Unglück erspart bleibt, dass es doch zu einem größeren Konflikt kommt, lässt sich in diesem Moment ja nicht mit Gewissheit vorhersagen. Falls es zum Ärgsten kommt, die Israelis hört man immer wieder in Sorge, der geeignete Zeitpunkt dafür sei schon verpasst. Das kann wahrscheinlich niemand hundertprozentig richtig beurteilen. Das hängt von einer Fülle von Einzelheiten ab und dazu gehört nicht zuletzt auch die klimatischen Bedingungen, die in der Region vorherrschen. Wenn es zu einem Krieg kommen sollte, und ich glaube, es käme nur dazu, wenn der Irak von sich aus den ersten Schlag führte oder die Weltgemeinschaft auf das Unerträglichste mit Aggressionsakten zum Beispiel gegen Geiseln reizt, dann hat er, glaube ich, keine Chance gegen die inzwischen aufgefahrene militärische Macht, die um ihn herum steht. Die Opfer im Kriegsfall auf jeden Fall dann Zehntausende, nicht nur von Soldaten, sondern einem modernen Krieg, vor allem auch Zivilisten? Ja. Angenommen, Saddam Hussein wird in die Knie gezwungen. Ist der Westen nicht am Ende doch der Verlierer, wenn man an diese vielen Herrscherfamilien am Golf denkt? Es, glaube ich, geht nicht um die Herrscherfamilien, es geht um die Frage, ob man zusehen kann, dass ein Staat einen anderen besetzt und für nicht mehr existent erklärt. Das ist ja das, was der Irak mit Kuwait gemacht hat. Der französische Staatspräsident hat gesagt, das ist, und wie viele andere auch gesagt, das ist unakzeptabel, hat dann aber hinzugefügt, man wird dafür sorgen müssen, dass wenn diese Aggression beendet ist, dass dann der Wille, der demokratische Wille des Volkes seinen Lauf nehmen kann. Und damit hat er, glaube ich, eine Formulierung gewählt, die anzeigen soll, es geht nicht um die Wiederherstellung der Herrschergewalt der königlichen Familien, sondern es geht darum, Kuwait und der Bevölkerung Kuwaits eine Chance zu geben, das eigene politische Schicksal zu bestimmen. Wenn die Mehrheit es will, dann kann es auch die Herrscherfamilie sein. Oktober, kein Feiertag. Während die Deutschen sich über ihre Vereinigung freuen sollen, wird Sergej mit seinem Koffer am Flughafen Schönefeld stehen, um nach zweijährigem Militärdienst die DDR zu verlassen und in seine Heimat Moldawien in der UdSSR zurückzukehren. Doch zu Hause, das weiß er aus Briefen seiner Eltern und Geschwister, erwartet ihn Arbeitslosigkeit, Armut und Wohnungsnot. Deshalb will Sergej nicht zurück, sondern in Deutschland bleiben. Ich habe hier gesehen, was sich die Deutschen auch in der DDR in so kurzer Zeit geschaffen haben. Und wenn ich hier nur ein halbes Jahr arbeite, dann kann ich mir ein Auto kaufen, mich vernünftig ernähren und sogar eine Wohnung einrichten. Das würde ich zu Hause in 10 Jahren nicht schaffen. Seit 3 Monaten arbeitet Sergej bei einem DDR-Bürger, dem er beim Hausausbau hilft. Dafür bekommt er 50 Mark am Tag, das Doppelte seines Monatslohns als Sowjetsoldat. Offiziell müsste er dieses Geld bei seinem Vorgesetzten abliefern, doch der drückt ein Auge zu, weil man ihm ein Westauto besorgt hat. So kann Sergej zumindest einen Teil des Geldes selbst behalten. Dass Sowjetsoldaten in der DDR arbeiten, ist nichts Ungewöhnliches. Schon seit Jahren werden sie von ihren Kompanien in landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften oder in anderen Betrieben eingesetzt. Das dort verdiente Geld oder die Naturalien wurden immer von den Offizieren einbehalten. Was den jungen Soldaten jedoch viel mehr zum Halse raushängt, ist das triste Kasernenleben. Mit 100 Mann seien sie in einem 10x20 Meter großen Raum in 3 Stockbetten untergebracht, erzählt Sergej. Und seitdem es kaum mehr Arbeit in den DDR-Agrarbetrieben mehr gibt, sei auch ihr Essen zunehmend schlechter geworden. Wurst oder Fleisch auf ihrer Speisekarte sei nicht mehr zu finden, nur noch Kartoffeln. Und da der Unmut in der Truppe wächst, denken jetzt viele Soldaten wie Sergej. Sie wollen lieber hierbleiben und wenn es nicht anders geht, dann denkt man auch über Desertion nach. Doch Sergej und sein Freund Thomas erzählen, was in ihrer Einheit mit Fahnenflüchtlingen passieren würde. Der wird sofort in eine andere Kompanie gebracht und dort wird er bestraft. Er hat jeden Tag nur noch 1 Minute Zeit zum Frühstücken, 2 Minuten zum Mittagessen, 1 Minute zum Abendessen und auch für Toilette darf man jeweils nur 1 Minute. Ansonsten immer nur arbeiten. Und nachts wird man in eine 1x2 Meter große Zelle gesteckt, in der nur Bretter und keine Betten sind. Und die Zelle, die wird mit Wasser gefüllt. Der Anschlag galt Brigadegeneral John W. Douglas, der in Brüssel beim Militärausschuss der Westlichen Allianz beschäftigt ist. Sein Fahrer und Leibwächter befand sich zur Tatzeit im Privathaus des Generals. Er hatte geschlafen und wurde durch ein Klopfen an der Haustür geweckt und sah sich, wie er später aussagte, einem Uniformierten gegenüber. Dieser überwältigte ihn und drang in das Haus ein. Eine zweite Person kam hinzu. Das Haus wurde durchsucht, der Leibwächter geschlagen und offensichtlich mit Äther oder Chloroform betäubt. So fand ihn ein Hausgast des Generals, der dann sofort die Sicherheitsbehörden alarmierte. Nach Angaben der belgischen Polizei wurde aus der Villa des US-Militärs nichts entwendet. Es gibt keine Hinweise auf Diebstahl. Der Leibwächter befindet sich noch immer im Krankenhaus, ist jedoch inzwischen vernehmungsfähig. Er gab an, nicht genau erkannt zu haben, was für eine Uniform der Täter trug. Die belgische Polizei geht inzwischen davon aus, dass es sich eindeutig um einen Entführungsversuch gehandelt hat. In die laufenden Ermittlungen hat sich inzwischen die amerikanische Militärpolizei eingeschaltet. Doch wer sich hinter dem vereitelten Anschlag verbirgt, ist zur Stunde noch unklar. Auch fehlt von den Tätern offensichtlich jede Spur. Gestern erst hatte der NATO-Rat in Brüssel vor Attentaten durch arabische Terrororganisationen als Folge der Golfkrise gewarnt. Den Geheimdiensten der Bündnispartner liegen Erkenntnisse vor, wonach solche Anschläge geplant seien. Ob diese Gruppen möglicherweise für den fehlgeschlagenen Kidnappingversuch verantwortlich zu machen sind, dazu wollte sich heute Vormittag bei der NATO jedoch noch niemand äußern. Geldtransaktionen, die bei Prüfungen nach der Währungsumstellung registriert worden waren, nahm der PDS-Repräsentant nicht Stellung. Der Leiter des DDR-Rechnungshofs Henneberg hatte zuvor unter Bezugnahme auf einen Bericht des Finanzministeriums an Ministerpräsident de Maizière mitgeteilt, die 460 Millionen seien von der Sparkasse in der Staatssicherheitsnachfolgebehörde Amt für nationale Sicherheit an den PDS-Parteivorstand überwiesen worden. Henneberg erklärt weiter, die ihm nachgeordnete Prüfbehörde Währungsumstellung habe außerdem etwa 35 Einzahlungen sowie Überweisungen von PDS-Vorständen in der Höhe zwischen 200.000 Mark und 250 Millionen registriert. Die Wirtschaft in der DDR ist möglicherweise von früheren Elitekräften des Staatssicherheitsdienstes unterwandert. Zu diesem Ergebnis gelangte der Kontrollausschuss der Volkskammer zur Auflösung der Stasi bei der Auswertung der Erkenntnisse über die sogenannten Offiziere im besonderen Einsatz. Der Vorsitzende des Ausschusses Gauck sagte heute in Ost-Berlin, es sei nicht auszuschließen, dass sich diese Offiziere in Privatfirmen abgesetzt haben könnten. Bisher habe man erst die Spitze des Eisbergs entdeckt. So liege die Zahl der Stasi-Tarnoffiziere mit rund 2500 weit höher als anfangs angenommen. Deshalb beginne die eigentliche Aufarbeitung des Stasi-Erbes erst jetzt. Gauck sprach sich dafür aus, dass der künftige gesamtdeutsche Bundestag einen entsprechenden Untersuchungsausschuss einrichtet. Das Bundesamt für Verfassungsschutz legt nach den Worten seines Präsidenten Böden keinen Wert auf die systematische Sichtung der Akten des ehemaligen DDR-Staatssicherheitsdienstes. Böden sagte der Berliner Zeitung, die im Ostteil der Stadt erscheint, er wolle dieses Material nicht haben. Zugleich sprach er sich dafür aus, bei der möglichen Errichtung von Landesämtern für Verfassungsschutz in den zur Bundesrepublik kommenden Gebieten auch Personal von dort zu rekrutieren. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die DDR-Partei Demokratischer Aufbruch hat die Einrichtung eines internationalen Tribunals zur Aufdeckung und Ahndung der möglicherweise verbrecherischen Aktivitäten der SED-Führung gefordert. Der Generalsekretär der Partei Bayer richtete einen entsprechenden Brief an Bundespräsident von Weizsäcker, Bundeskanzler Kohl sowie den Generalbundesanwalt und die Parteien in beiden deutschen Parlamenten. Nach Auffassung Bayers muss neben dem ehemaligen SED-Führer Honecker auch den früheren Parteichefs der 15 DDR-Bezirke der Prozess gemacht werden. Der deutschlandspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Lindner hat unterdessen dafür plädiert, Honecker als Kapitalverbrecher vor ein Gericht zu stellen. Lindner sagte der Bild-Zeitung, wenn man den früheren SED-Chef aufgrund der Rechtsentwicklung nicht wegen der ihm vorgeworfenen Eigentumsdelikte belangen könne, müsse ein Haftbefehl wegen des Schießbefehls an der Grenze beantragt werden. Der Emir von Kuwait al-Sabah hat heute eindringlich an die Vollversammlung der Vereinten Nationen appelliert, die Sanktionen gegen den Irak aufrechtzuerhalten. Dies sei erforderlich, um die barbarischen Handlungen der Aggressoren zu beenden und die legitime Autorität wiederherzustellen, betonte der Scheich vor dem UNO-Plenum in New York. Während der Rede blieben die Sitze der irakischen Delegation leer. Die Vollversammlung wird sich nach der Generaldebatte in einem eigenen Tagungsordnungspunkt mit dem Überfall auf Kuwait befassen. Das Staatspräsidium in Belgrad hat eine Volksabstimmung über den Verbleib der Teilrepubliken im Bündnis vorgeschlagen. In einer Partei also präsentieren sich nun die Sozialdemokraten in Deutschland. Vereint und auch stark. Das jedenfalls sollte mit die Botschaft des Vereinigungsparteitags in Berlin sein. An Beschwörungen der Stärke der Partei und der Überzeugungskraft sozialdemokratischer Ideen, daran hat es zwar nicht gefehlt. Doch ob von Berlin jene Siegesgewissheit ausgeht, die man in der Mitgliedschaft braucht, um Wahlen zu gewinnen, das muss ich erst noch zeigen und dann in 2 Wochen in den Landtagswahlen in 5 neuen Bundesländern und auch in Bayern erstmals bestätigen. Über den SPD-Parteitag werden wir gleich an erster Stelle dieser Sendung berichten. Es folgt ein Fazit zur Kontrolle der Auflösung der Staatssicherheit in der DDR und die Erinnerung an jene Bürgerrechtler, die im Hungerstreik die Auseinandersetzung um das künftige Schicksal der Stasi-Personenakten mit vorangetrieben haben. Unter anderem heute Risikofall, Pflegefall. Im Streitgespräch geht es um die Form und Finanzierung einer Pflegeversicherung. Wir berichten weiter über Präsident Bushs Ölmarkttest, Bagdads Dementi von Drohungen und über Ben Bellas Rückkehr nach Algerien. Wie immer dann gegen Ende unserer Sendung der Bericht von der Wall Street und der Blick in Zeitungen von morgen. Das vorab. Und jetzt zum ersten Bericht, der aus Berlin vom Vereinigungsparteitag der Sozialdemokraten kommt. Hermann Theisen berichtet. In seiner Eröffnungsansprache zitierte heute Morgen der Ehrenvorsitzende der SPD Willy Brandt Kurt Schumacher. Der hatte 1946 auf dem Parteitag von Hannover den Tag beschworen, an dem die stumme Armee der in der SPZ mundtot gemachten Sozialdemokraten wieder zu ihren Genossen im Westen stießen. Dieser Tag ist heute gekommen, sagte Brandt, und sichtlich ergriffen fuhr er fort. Dies ist ein großer Tag für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Wir sind nicht nur wieder zusammen, sondern auch neu beieinander. Und ihr, liebe Delegierte, wir alle werden sagen können, ja, wir sind dabei gewesen. Während Brandt mit seiner Rede ganz in der Pose des Elder Statements blieb und die Vereinigung geradezu zelebrierte, verband Partei- und Fraktionschef Hans-Jochen Vogel die Würdigung des historischen Augenblicks mit Wahlkampfmobilisierung. Vogel wandte sich dagegen, die Umbrüche in der DDR und Osteuropa als Siege des Konservativismus zu deuten und fuhr fort. Genossinnen und Genossen, welche Unverfrorenheit! Nein, ich sage, welche Infamie gehört dazu, jetzt eben mit dem bankrotten Kommunismus die Sozialdemokratie in einen Topf zu schütten, ohne die es die Überlegenheit und Anziehungskraft unserer Gesellschaftsordnung im Vergleich mit den zusammengebrochenen Systemen nie und nimmer gegeben hätte. Denn diese Überlegenheit beruht doch nicht auf frühkapitalistischen oder hierarchisch autoritären Traditionen. Sie beruht auf den Elementen der Freiheit, der Demokratie und der sozialen Gerechtigkeit, die wir in dieser Ordnung gegen den erbitterten Widerstand der Konservativen eingefügt und mit denen wir diese Ordnung immer aufs Neue reformiert haben. Vogel begrüßte die neuen Genossen aus der Noch-DDR als gleichberechtigte Mitglieder. Anders als die Blockparteien brächte die Ost-SPD kein Vermögen mit in die Ehe mit der West-SPD. Aber gerade das, die Distanz zum alten Regime, zeichne den Fusionspartner im Gegensatz zu CDU, den Liberalen und der PDS aus. Mit dem meisten Beifall hatten zuvor die Delegierten auf dem Parteitag ihren neuen stellvertretenden Vorsitzenden Wolfgang Thierse gefeiert. Thierse kündigte seinen westdeutschen Parteifreunden an, dass die neuen Genossen aus dem Osten die Diskussion in der SPD mitgestalten werden und dabei auch eigene und neue Akzente setzen wollten. Dies allein schon deshalb, weil die Mitglieder der Ost-SPD in ihren Biografien vom Scheitern und Zusammenbruch des realsozialistischen Experiments gezeichnet seien. Thierse forderte eine schonungslose Auseinandersetzung mit sozialistischer Ideologie und Politik. Wer vom Stalinismus nicht reden will, soll vom Sozialismus schweigen, zitierte er Max Horkheimer und fuhr dann fort. Umfassende Kritik, historische Selbstkritik ist notwendig, nicht weil wir von der Idee des demokratischen Sozialismus lassen wollen, sondern im Gegenteil, um ihr überhaupt weiter anhängen zu können. Der niederschmetternde, aber unabweisbare Befund lautet, so meine ich, die Verwirklichungsgeschichte der sozialistischen Theorie kann diese selber nicht in jungfräulichem Zustand belassen. Wenn ich den Begriff demokratischer Sozialismus aus den angeführten Gründen nur zögernd, aber eben dennoch verwenden will, muss er demnach weit mehr aussagen als die Beschreibung einer Gesellschaftsordnung. Diesen Beschreibungsversuch unternimmt der Parteitag morgen mit der Beschlussfassung über ein sozialdemokratisches Regierungsprogramm. Aber schon heute führte der ehemalige Vorsitzende der Ost-SPD den Delegierten vor, wie eindeutig und kämpferisch er in Zukunft seine Position vertreten werde. Thierse bekannte sich zu Berlin als Sitz von Parlament und Regierung und fuhr dann fort. Ich sage durchaus polemisch, spielt euch jetzt nicht auf wie Sieger, ihr Westdeutschen. Ihr habt keinen Sieg errungen, aber wir haben eine Niederlage erlitten. Macht Macht jetzt nicht einen Sieg daraus, indem ihr uns vorführt in eurer Hauptstadt Bonn. Nein, Berlin, das wäre ein Bekenntnis zur ganzen deutschen Geschichte und zu einem geschichtlichen Neuanfang zugleich. So viel aus Berlin. Eine Hypothek wird in die jetzt unmittelbar bevorstehende Zukunft des vereinten Deutschland mit zu übernehmen sein, die so schnell nicht abgetragen werden kann. Das ist heute mit der Feststellung klar geworden, dass die Auflösung des Apparates der Staatssicherheit der DDR weder personell noch strukturell schon abgeschlossen ist. Der zur Kontrolle der Auflösung des Geheimdienstes eingesetzte Volkskammerausschuss zog seine Abschlussbilanz. Dazu Dagmar Reim. Beim Versuch, die Auflösung des Staatssicherheitsdienstes in der DDR zu kontrollieren, fühlten sich die Volkskammerabgeordneten oft wie in der Geschichte vom Wettlauf zwischen Hasen und Igel. Der düpierte Hase hoppelt mit letzter Kraft, erreicht den Igel aber nicht, weil der cleverer ist. Hier enden auch schon die märchenhaften Vergleiche. Joachim Gauck, Volkskammerabgeordneter des Bündnisses 90, die Grünen, und Vorsitzender des Sonderausschusses zur Überwachung der Stasi-Auflösung, zog heute keine euphorische Bilanz. Eigentlich wollten wir eine glorreiche Pressekonferenz hier abhalten. Und ich glaube, wir und Sie und die Bevölkerung der noch zwei Deutschlands hätten das ganz toll gefunden. Aber ist nichts mit glorreich. Wir werden das anders machen. Wir werden einfach sagen, was ist. Und das ist nicht allzu viel. Es gibt aber zumindest ein Volkskammergesetz, das die historische, politische und materielle Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit fordert. Bis heute ist es dem Ausschuss nicht gelungen, festzustellen, wie viele Firmen, Objekte und Gebäude in Stasi-Besitz waren. Man weiß manches, aber längst nicht alles. Der Ausschuss hat 2448 Stasi-Offiziere im besonderen Auftrag entdeckt, im bald aussterbenden DDR-Deutsch Eubes genannt. All diese Stasi-Offiziere waren nach der Wende weiterhin tätig. Und viele arbeiten noch heute in Ministerien, Bezirksbehörden, Universitäten und Akademien. Der Ausschuss kennt nur von etwa jedem zweiten den Namen. Viele sind in die Wirtschaft abgetaucht, so ist zu befürchten. Sowohl in neu gegründeten Unternehmen als auch an der Spitze maroder, dringend sanierungsbedürftiger DDR-Betriebe tummeln sich Stasi-Offiziere, höchst ehrenwerte Herren, so Gauck, an allen Schaltstellen. Nun fragen sich natürlich nicht nur unsere Bürger, sondern durch solche Informationen auch wir, ob nicht also diese Seilschaften, von denen immer die Rede ist, nicht in der Tat eine Gefahr werden können für das wirtschaftliche und auch das politische Leben. Und ich kann hier eigentlich nicht Beruhigung signalisieren. Wer Hans Modrow als ehrlichen Makler in Erinnerung hat, als glaubwürdigen Übergangspremier seines Landes in schwerer Zeit, der muss vom Auflösungskomitee erfahren, Modrow war es, der Regierungsbeauftragte zur Stasi-Auflösung einsetzte,